Hello, BBC. This is V-Day in Germany. And here in the old town of Lüneburg, we're standing in the main square where the Germans have assembled. They've been told to assemble by loudspeaker to listen to an important announcement at 4 o'clock this afternoon. And now they stand before the old town hall in a docile crowd. And the hot May sun, a victory sun if there ever was one, is blazing down on us. It's 4 o'clock, and in a moment the senior officers of the Allied military government, accompanied by the Landrat and the Burgomeister and other German officials, will come out onto the balcony and stand before the microphone. An die Einwohner von Lüneburg. Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert. Diese bedingungslose Kapitulation wurde für das deutsche Oberkommando durch Feldmarschall Jodl am 7. Mai 1945 um 2.41 Uhr morgens in Reims, Frankreich unterzeichnet. Die Bedingungen sind wie folgt. 1. Wir, die Unterzeichneten, welche im Auftrage des deutschen Oberkommandos handeln, kapitulieren hiermit dem Oberbefehlshaber der alliierten Expeditionsstreitkräfte und gleichzeitig dem russischen Oberkommando mit allen unseren Streitkräften zu Land, zur See und in der Luft, welche bis zu diesem Datum unter deutschem Befehl stehen. 2. And as the announcement is made, the Germans stand listening to it silently, not a comment, not a movement among the crowd. Unter deutschem Befehl geben, alle Operationen um 23:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit besetzten Stellungen zu bleiben. The announcement has been made. The surrender terms have been given to the citizens of Lüneburg. They pause for a moment, and then, without comment, the crowd starts to disperse. We, who are in the crowd in British uniforms, can imagine a different V-Day, V-Day in Britain. We can picture your excitement and the cheering and the flags. Here, in the town square of Lüneburg, is the other side of the picture.